3. Die Frauen treffen sich in der Moorweidenstraße vor der Volkshochschule. Ich bin gerade beim Einkaufen. Wo kann man denn hier gut Gemüse kaufen? Da gehen Sie am besten in die Markthalle. Da ist das Gemüse immer schön frisch. Und wo ist die? Ich kenne mich doch hier in Kleinstadt noch nicht so gut aus. Neben dem Kaufhaus Vielkauf in der Münchner Straße. Kennen Sie das? Ich weiß nicht. Ist das an der Michaelskirche? Nein, nein, nicht an der Michaelskirche. Sie gehen hier geradeaus und dann links in die Robert-Meyer-Straße. Am Fernsehturm vorbei bis zur Wilhelmstraße. Da gehen Sie rechts und dann am Theaterplatz links in die Münchner Straße. Die Markthalle ist links, gleich hinter dem Kaufhaus Vielkauf. Das ist nicht weit und dort gibt es wirklich das Beste.